noch nicht dazugeschaltet. Jetzt ist das Fernsehen auch da. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim Eislife Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mein härtester Kampf. Was war bisher in eurem Leben euer härtester Kampf? Das kann ja vielleicht eine schwere Krankheit sein, eine sehr komplizierte und komplexe Krankheitsgeschichte. Es könnte sein eine sehr komplizierte Liebesgeschichte. Oder es könnte vielleicht auch sein ein wirklicher Kampf, der stattgefunden hat. Also ein realer Kampf von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Frau zu Mann. Also wenn ihr mir von eurem härtesten Kampf erzählen möchtet, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Mein härtester Kampf, heute Thema hier bei Domian. Es geht los mit Wiebke und Wiebke ist 26 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen. Domian. Hallo Wiebke. Morgen. Was war dein härtester Kampf? Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, und zwar war mein härtester Kampf meine Schwerhörigkeit im Alter von 6 Jahren. Aha. Und also das war schon sehr, sehr schwer für mich. Wie schwerhörig warst du denn im Alter? Also fast taub. Fast taub? Mhm. Bist du so geboren oder? Nein, das kam also im Alter von, wie gesagt, 6 Jahren. Mhm. Ich habe immer viel, viel Sport gemacht, viel Schwimmen. Mhm. Und es kam eigentlich erst dann raus, als ich in die Schule gekommen bin. Ja. Und saß meinen Eltern gegenüber. Mhm. Und gut, jetzt bin ich ein bisschen zeitversetzt. Ja. Und zwar ging es los, wie gesagt, als ich nichts mehr höre, war ich sechs. Mhm. Und jetzt bin war das eine Folge jetzt von, du sagst, du hast ja viel Sport gemacht. War das eine Folge einer Entzündung oder einer? Ja, Schwimmen. Und zwar hat sich Wasser in den Gehörgang gesetzt. Mhm. Und dieses Wasser konnte nicht ablaufen. Und ist dann eine Mittelohrentzündung entstanden oder? Mehrere, es waren immer mehrere. Und ich verlor von Zeit zu Zeit dann eben das Gehör. Mhm. Also ich habe absolut nichts mehr hören können. Wie viel? Hab das aber 3 Jahre lang verschwiegen. 3 Jahre lang? Mhm. Aber das müssen deine Eltern auch gemerkt haben, wenn die Kleine irgendwie gar nicht so richtig reagiert. Ja, die haben es am Tisch alles gemerkt und dann hieß es aber manchmal sogar, ach, weil ich ein bisschen desinteressiert war. Mhm, und ich konnte mittlerweile dann auch schon die Lippen ablesen. Also ach. Lippen ablesen. Ich konnte dann praktisch so die Antworten geben. Sprechen konnte ich ja. Es ging praktisch nur ums Hören. Mhm. Und du hast nicht, ich meine, es ist schon sehr lange her, du bist jetzt 26, ist 20 Jahre her, aber man hat ja Erinnerungen an das Alter, als man 6 Jahre alt war. Damals nicht die Idee oder den Mut gehabt, zu sagen zu deinen Eltern, ich kann nicht richtig hören? Nein. Oder wusstest du gar nicht, was da mit dir los ist? Ich denke, dass ich nicht wusste, was mit mir los ist. Ich war einfach anders in dem Moment. Ich habe zwar gemerkt, die Kinder, die behandeln mich auch anders, aber bloß aufgrund deswegen, denke ich, weil ich auch desinteressiert getan habe. Nun muss man sich das Ganze ja nochmal vorstellen. Du warst dann ja erst 3 Jahre alt, als es anfing. Mhm. Ne? Mhm. Insofern ist es ja auch erklärlich, dass du da so reingewachsen bist und dieses vielleicht sogar für normal erachtet hast. Eben, eben. Und wie gesagt, und dann war es halt auch in der Schule, gab es dann mächtige Probleme. Mhm. Weil die Lehrer haben zu meinen Eltern gesagt, ihr Kind ist dumm. Ja, klar. Mhm. Ja, also das kriegt nichts mit. Es ist so, dass sie nichts, entweder will sie es nicht hören, oder will sie nicht lernen. Und bis dann ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt festgestellt hatte, dass sich eben im Gehörgang Wasser angesammelt hat. Aber das muss doch, wenn das 3 Jahre sich angesammelt hat, das muss doch zu einer höllischen Entzündung gekommen sein. Ja, das war es ja nicht einmal, gell? Es hat einfach den Gehörnerv abgedrückt. Ach so, es war wirklich 3 Jahre lang Wasser im Ohr quasi. Ja, ja, und es wurde also nicht festgestellt. Wie kam es denn dann dazu, dass deine Eltern dich überhaupt zum Hals, Nase und Ohrenarzt geschickt haben? War das eine Routineuntersuchung vielleicht? Ich habe also öfters mit den Ohren zu tun gehabt, auch mit Mittelohrentzündung, wurde dann immer mit Antibiotika oder sowas. Ach doch, dann. Das wurde dann behandelt. Ja. Und dann hat er das eben festgestellt und hat gesagt, also ihr Kind muss in die Klinik und wir müssen das Wasser mit Röhrchen, das praktisch mit Röhrchen entfernt wird, dass das Wasser langsam ablaufen kann. Mhm. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen? Bin ins Krankenhaus gekommen, da war ich dann 9. 9? So lange hat sich das noch hingezogen? Mhm. Also von 6 bis 9. Ach so, nicht von 3 bis 6, wie du es gerade gesagt hast. Von 6 bis 9. Von 6 bis 9, ah ja, ich verstehe. Mhm. Ne? Und wenn also auch meine Eltern, denen ich heute auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, die sind von mir, mit mir gerannt, von Pontius bis Pilatus. Sag mal, Wiebke, als du dann im Krankenhaus lagst, endlich nach 3 Jahren, kam das Gehör denn dann relativ schnell wieder, die Gehörfähigkeit? Es war so, ich bin aus der Narkose aufgewacht. Als erstes mal Schmerzen. Das ist ganz klar, der Druck war weg. Aber ich hörte also gleich was. Und das war sehr unangenehm im ersten Augenblick, wenn man jahrelang nichts gehört hat. Das glaube ich, ja, ja. Man erschreckt, das ist alles ungewohnt. Ich stelle mir das als immer noch so vor, wie wenn ein Kind aus Mutterleib kommt, in die Kälte, in das andere, in die andere Welt. So. Aber du konntest dann richtig klar hören. Ja. Bis heute. Bis heute. Und hast auch keine Schäden davon getragen? Nein, gar nichts. Mein Gott, das war dann, wir haben uns am Anfang gerade missverstanden. Also du warst jetzt nicht schwerhörig, sage ich mal, im Alter von 3 bis 6, sondern von 6 bis 9 Jahren. Von 6 bis 9. Von 6 bis 9 Jahren. Das ist ja schon eine sehr wichtige Zeit, wo man auch sehr geprägt wird als Kind. Ja, eben. Und ich muss wirklich auch sagen, gell, weil es hieß ja damals auch dann so in der 2. Klasse, ich habe die Schule geschafft, aber eben nur deswegen, weil ich die Lippen ablesen konnte. Wahnsinnig. Kann man gar nicht, wenn man sowas hört, dann denkt man, das kann ja gar nicht sein, wenn das 3 Jahre so ein Kind mit Wasser im Ohr rumläuft und niemand das in der Umwelt richtig mitbekommt. Nee. Hast du es denn dann, nachdem der anfänglich unangenehme Eindruck so vergangen war, dann das auch genossen, richtig hören zu können? Ja. Auch heute noch. Musik über alles. Also das, ich glaube, das wirst du auch nie vergessen. Ne? Nee, diesen mein Leben nicht. Ja. Also wenn heute jemand erzählt, er ist schwerhörig oder taub, das kannst du wirklich nachvollziehen. Weil es wirklich ganz schlimm ist. Wenn mich halt wirklich jemand fragen wird, mit blind und taub und so, also was man sich eher raussucht, was eigentlich sehr, sehr schwer ist, würde ich immer noch sagen, ich wird blau, taub sein wollen dann, weil blind sein ist ja noch schlimmer. Ist aber eine schwierige Frage, so etwas zu beantworten. Ja, ne? Eben. Das war dein schwierigster Kampf. Das war mein schwierigster Kampf. Was für ein Glück, dass du... Und hab trotzdem zu was gebracht, was? Gell? Guten Schulabschluss, gute Lehre. Aber was machst du heute vom Beruf? Zahnarzthelferin, das ist gut. Ja. Vielleicht wäre es da ganz hilfreich, wenn du manchmal nicht so gut hören könntest, wenn die Patienten schreien. Eben. Ne? Aber es sei dir gegönnt, dass du alles mithören kannst. Ja. Alles Gute. Und deine Sendung ist ganz, ganz toll. Danke, Wiebke. Jo. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Mein härtester Kampf. Wenn ihr so zurückdenkt oder auf euer Leben blickt, was war euer härtester Kampf? Wo bleibt ihr so hängen und denkt, mein Gott, was habe ich mich da gequält? Wie schwierig war es da? Ich war damals an einem Punkt, wo ich vielleicht gar keine Lust mehr hatte, weiterzuleben. Oder wo ich dachte, es geht nicht mehr weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Ich habe alles Mögliche unternommen. Es kann eine Krankheit sein. Es kann aber auch, wie ich das vorhin schon als Beispiel nannte, eine sehr komplizierte Liebesgeschichte sein. Es gibt viele Beispiele. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, wenn ihr mir das erzählen wollt, vielleicht steckt ihr sogar gerade mittendrin in einem ganz großen Lebenskampf und wisst gar nicht mehr weiter, dann ruft mich ganz einfach an, wenn ihr mir davon erzählen wollt. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Iris hat auch angerufen und Iris ist 28 Jahre alt. Ja, hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Iris. Ja, ich wollte erzählen von meiner Naturkatastrophengeburt. Deine Naturkatastrophengeburt? Aber wirklich. Also erstmal. Es geht ja nicht um deine Geburt wahrscheinlich, sondern um die Geburt deines Kindes, oder? Ganz genau. Also das Ganze ging schon mal los, dass mein Kind ein Tropi ist. Was heißt das? Trotz Pille. Ja. Er ist einer dieser 1-Prozentigen. Dann habe ich es erst im 5. Monat erfahren, dass ich schwanger war. Ja, und von da an hatte ich sowieso schon ein bisschen Respekt vor der Geburt an sich. Und man hat mir immer wieder gesagt, ach, vergiss sie gleich und hat man gleich hinter sich. Und naja, hat sich dann leider nicht so rausgestellt. Wie lange liegt das denn zurück? 4 Jahre. 4 Jahre. Katastrophengeburt, was ist denn passiert? Ich bin zu einem Wehenbelastungstest in die Klinik geschickt worden. Und der hat dann gleich die Geburtswehen ausgelöst. Von sofort auf gleich. Dann bin ich in den OP gekommen, oder in den Kreißsaal besser gesagt. Da habe ich dann 6 Stunden gelegen und weder die Fruchtblase noch der Muttermund öffneten sich. Es passierte gar nichts. Irgendwann haben dann die Ärzte beschlossen, mir eine Rückenmarksanästhesie zu setzen. Während dieser 6 Stunden? Hast du Schmerzen gehabt? Normale Wehen. Normale Wehen. Und beim ersten Einstechen der Rückenmarksanästhesie, das ging schief, da haben sie einen Wirbel getroffen. Davon habe ich jetzt immer noch eine taube Stelle auf dem Rücken, die auch nicht mehr weggehen wird. So, beim 2. Mal stechen hat es dann funktioniert. Dann stürzte aber mein Kreislauf ab, weil ich das Medikament nicht vertragen habe. daraus folgte, ich musste also wieder ein Medikament kriegen zum Aufbau des Kreislaufes. Das hat aber wieder zur Folge gehabt, dass das Kind keinen Sauerstoff mehr bekommen hat. Und daraus woher wusstet ihr das denn, dass das Kind keinen Sauerstoff mehr bekommen hat? Die hatten Sonden gelegt. Ach so, ah ja. Du hast das alles mitbekommen, ne? Ja, ja. Bei vollem Bewusstsein. Ich war voll da. Mhm. Dann haben sie beschlossen, dass es ein Notkaiserschnitt werden muss. Mhm. So, dann haben sie mich halt in diesen OP geschoben. Dann ging auch alles ziemlich schnell. Ja, und dann bin ich 4 oder 5 Stunden später wach geworden, hatte mein Kind noch nicht einmal zu Gesicht bekommen, weil sie es in eine andere Klinik gebracht hatten. Mhm. Weil sie einen Verdacht hatten durch diesen Sauerstoffmangel, dass er irgendwelche Hirnschäden hat, mhm. die er Gott sei Dank nicht hat. Mhm. Und ja, nach 14 Tagen habe ich dann zum ersten Mal mein Kind überhaupt zu Gesicht bekommen. Nach 14 Tagen? Ja. Hat man dir denn wenigstens relativ schnell gesagt, dass das Kind gesund ist? Man hat mir gar nichts gesagt, nichts. Wie? 14 Tage hat man dich im Ungewissen gelassen? Vollkommen im Ungewissen. 14 Tage? Ja. Aber deine Angehörigen haben doch sicher da gepocht oder dein Mann mein oder Freund. Mann, der ist ständig hingefahren und... ja, wie, und dem haben die auch nichts gesagt? Die konnten ihm nichts sagen. Sie haben immer gesagt, das kann man erst nach 6 Wochen feststellen. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja die Hölle. Das war also wirklich, ja, für mich war es der Tod. Also ich habe die letzte Woche im Krankenhaus eigentlich damit zugebracht, nur zu weinen. Ne? Also was haben die dir denn gesagt? Also das Kind, es ist alles dran, aber wir wissen nicht, ob es geistig behindert ist oder ja. Was haben sie dir gesagt? Sie müssten erst die Hirnströme messen, so, und das ginge erst nach 6 Wochen, wenn alles soweit voll entwickelt wäre. So, aber dann nach 14 Tagen hast du es dann endlich gesehen, das Kind? Ja, dann bin ich da in diese Klinik gefahren, auch auf eigenes Risiko noch. Mhm. Und ja, bin dann in dieses Zimmer rein, wo lauter Kinder in ihren kleinen Bettchen lagen. Mhm. Und erstmal stand ich da und ja, nu, welches ist es denn? Keine Ahnung. Mhm. Dann hat mir mein Mann das Kind gezeigt und ja, irgendwie, ich war enttäuscht, da war nichts. Ne? Kein Gefühl, kein gar nichts irgendwie. Mhm. Aber ich verstehe das, die ganze Geschichte verstehe ich nicht. Selbst wenn man, nehmen wir mal an, das stimmt, dass erst nach 6 Wochen das untersucht werden kann, hätte man dir doch dein Kind vorher schon geben können oder zeigen können zumindest mal. Ja, die Klinik hat mir gesagt, sie hätten nicht die nötigen Mittel. Welche Mittel? Um dieses Kind jetzt durchzutesten. Ja gut, aber man hätte es dir doch mal zeigen können, das Kind, oder dir mal in den Arm geben können, vorher. Ja, ich denke mal, das ging deshalb nicht, weil ich ja noch in Vollnarkose war, von dem Kaiserschnitt her. Ja gut, aber es sind doch 2 Wochen vergangen, hast du gerade gesagt. Ja, ja, da lag ich ja im Bett, wie gesagt, und konnte nicht aufstehen durch den Kaiserschnitt, weil sich das Ganze noch entzündet hatte. Mhm. Und aber dein Mann, also ich verstehe das alles, ich bin ganz völlig fassungslos. Man hätte es deinem Mann noch zeigen können, das Kind. Mein Mann hat es gesehen am 4. Tag. Ja. Also, es gibt solche Geschichten in den Krankenhäusern. Also ich glaube dir das schon, aber ich bin so empört darüber, was alles passieren kann. Vor allen Dingen, wenn man als Mutter dann so alleine gelassen wird auch, ne? Vollkommen. Vor allen Dingen es war noch nicht mal mehr eine Hebamme zu kriegen. Also ich habe da vollkommen allein gestanden mit diesem Kind. Gott sei Dank konnte sich mein Mann 2 Monate Urlaub nehmen. Aber ich glaube, du warst auch nicht in dem besten Krankenhaus, ne? Wie sich das alles anhört. Ja. Oder? Dieses Krankenhaus ist mittlerweile sehr verschrien, muss ich gestehen. Mhm. Also es ging dann auch schon mal, dass man einen Tag nichts zu essen bekommen hat, weil sich die Schwestern bekriegt haben. Mhm. Und also es war wirklich eine Katastrophe. Also das passt wirklich auch unter die Überschrift unseres Themas heute. Mein härtester Kampf bisher. Ja. Das kann wahrscheinlich wohl jeder nachvollziehen. Und eine Frau, die ein Kind bekommen hat, noch mehr nachvollziehen, als dass ich das nachvollziehen kann. Also das Schlimmste war für mich dann die Zeit, als wir das Kind zu Hause hatten. Die erste Zeit, weil ich überhaupt keinen... Gefühl für ihn hatte. Also er war für mich wie fremd. Wie vollkommen fremd. Wie lange hat das denn gedauert, bis du eine Emotion aufgebaut hast zu ihm? Ja, ich sag mal, man fand ihn niedlich und naja, Göttchen, wenn er einmal anlächelte und so, aber immer noch fremd. Und so die ersten richtigen Muttergefühle, so in dem Sinne, boah, da verging eine ganze Zeit. Also ich würde mal sagen, 3-4 Monate bestimmt. Also nach 2 Monaten habe ich schon meine Windel gewechselt, aber... Es dauerte ewig. Ist alles darauf zurückzuführen, dass man es dir entrissen hat, ja. Ne, kann man so sagen, und du auch so im Unklaren gelassen wurdest. Ja. Aber der Kleine ist gesund, das ist das Wichtigste. Gott sei Dank. Ist gesund, heute ist er 4 Jahre alt. Richtig. Wohlauf, ja. Frech wie Rotz wahrscheinlich. Ja. Und du bist glücklich. Jetzt ja. Willst du noch mal ein Kind haben? Nein, auf keinen Fall. Du bist bedient. Ja, vollkommen. Ja. Vollkommen. Also, eins langt ja auch. Ja. Unter Umständen. Und den größten Dank, muss ich wirklich sagen, schulde ich meinem Mann. Weil der hat mir in der Zeit so zur Seite gestanden. Ich glaube, hätte ich den nicht gehabt, ich wäre verrückt geworden. Ich wäre durchgedreht. Genau, stell dir mal vor, es gibt ja nur viele Frauen, die halt ohne den Erzeuger die ganze Sache absolvieren müssen. Und die beneide ich wirklich nicht. Also schönen Gruß an den Mann. Ja. Schönen Gruß an den Kleinen. Wie heißt er? Lukas. An Lukas. Und schönen Gruß an dich. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, mein härtester Kampf. Was war euer härtester Kampf, frage ich euch. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt ist am Telefon der Dirk. Und Dirk ist 29 Jahre alt. Ja, morgen Jürgen. Guten Morgen, Dirk. Ja, folgendes. Also das Thema ist ja mein härtester Kampf. Mhm. Und ich stehe gerade meinen härtesten Kampf durch. Was denn? Und zwar, ich hatte also vor 14 Monaten einen schweren Motorradunfall. Mhm. Infolge dessen war halt ein Unterschenkelbruch, ein offener Unterschenkelbruch dritten Grades, mhm, mit Gewebeverlust, Arterienverlust und allem drum und dran. Mhm. Und ich habe jetzt mittlerweile seit den 14 Monaten, also 15 Operationen hinter mir. 15 Operationen? Ja, 15 Operationen. Und wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Insgesamt, also es waren immer Unterbrechungen. Das erste Mal, bevor ich rauskam, waren es 3 Monate und insgesamt waren es 6,5 Monate. 6,5 Monate Krankenhaus. Ja, und ich muss jetzt am nächsten Mittwoch auch wieder rein. Mhm. Also es geht immer ausschließlich um den Unterschenkel? Es geht immer um, mhm, den linken Unterschenkel. Mhm. Im Moment habe ich auch noch einen Fixateur extern. Was heißt das? Das ist, um den Knochen zu stabilisieren, werden Stangen, also praktisch, in meinem Fall sind es jetzt Titanstangen, ansonsten sind es Edelstahlstangen, die werden halt durch die Haut in den Knochen rein, also eingebracht. Mhm. Und da halt aufgrund dessen durch den Bruch und sowas war halt kein Gewebe mehr vorhanden und der Knochen lag frei, ist dadurch abgestorben und man musste ihn dann entfernen. Und da man den Fuß noch retten wollte und alles, mhm, hat man dann nachher eine Muskelverpflanzung gemacht, und zwar hinten aus dem Rücken, der Latissimus dorsi, von der rechten Seite komplett nach unten hin verpflanzt. Mhm. Und weil ja dann keine Stabilität mehr da ist, aufgrund dessen, weil der Knochen nicht mehr da ist, mhm, wird ein Fixateur eingesetzt, um halt das Ganze so zu, mhm, halten. Ja, also ein Fixateur heißt ein... Das ist ein Gestänge praktisch. Ein Gestänge, wie du es gerade erklärt, genau, hast. Genau, das halt die Stangen, also die Stäbe gehen halt in das Bein rein. Mhm. Bei mir gehen sie jetzt gerade mal komplett durch. Und sag mal, wie kann es denn sein, dass der Knochen abgestorben ist nach dem Bruch? Ganz einfach, ich hatte also so einen großen Gewebeverlust, also einen großen Defekt, dass also kein... Gewebeverlust heißt, dass ganz viel Fleisch Haut und allem drum und dran war weg. Rausgerissen war. War rausgerissen, mhm, war nicht mehr zu retten. Mhm. Und der Knochen wird ja vom umliegenden Gewebe versorgt. Der Knochen, mhm, hat keine eigene arterielle Versorgung oder sowas. Das heißt, er lag richtig frei in der Luft quasi. Genau. Ich konnte also, ich habe die erste Woche auf Intensiv verbracht und bin dann hochgekommen nach der ersten Woche auf Station. Mhm. Und ja, ich konnte runtergucken, habe das blanke Fleisch also gesehen, mhm, und den Knochen halt, ne? Wie viel, um sich das richtig vorzustellen, wie viel Zentimeter Knochen sind denn abgestorben? Also, können ja nicht genau an der absterbenden Stelle abschneiden, müssen halt ein bisschen drüber, ein bisschen drunter abschneiden. Es waren so circa, ja, 12 bis 15 Zentimeter. Oh, das ist viel. Das ist viel. Das ist sehr viel, ja. Und das war in der Nähe des unteren Gelenks, ja. Mhm. Richtig, genau, mhm, des Sprunggelenks. Und dann, wie gesagt, es gibt da eine russische Methode, das Ganze nennt sich Kallusdistraktion. Bist du selbst Mediziner? Du verwendest so viele Worte, da. Das ist also, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, ja, klar, ja, sicher. Ich habe 6,5 Monate, wie gesagt, im Krankenhaus gelegen. Also ich glaube, wir ahnen jetzt schon, dass das eine unglaublich komplizierte Geschichte ist bei dir. Und ja, die verbunden sein muss wahrscheinlich auch mit höllischen Schmerzen. Ne? Also die Schmerzen sind nicht ohne, sagen wir so. Ich muss jeden Tag eigentlich mein Schmerzmittel nehmen. Mhm. Ansonsten wäre es schon ein bisschen heftiger. Wie ist es eigentlich zu diesem Unfall gekommen? Ja, wenn ich dir die Story erzähle, also folgendes, ich hatte Feierabend, ich bin eigentlich Koch vom, mhm, Hof, und hatte Feierabend, es war Sommer, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht in Köln gearbeitet, ich habe in Sinnersdorf gearbeitet, mhm, dürfte vielleicht auch ein Begriff, mhm, sein, mhm, und abends Feierabend gemacht, kurz vor 23 Uhr, und setze mich auf mein Motorrad und fahre Richtung Köln, also, mhm, fahre hinten auf die Autobahn auf, die, mhm, 57, das ist hier eine Autobahn bei Köln direkt, mhm, ja, und habe einen LKW überholt, habe freie Sicht, bin noch auf der linken Spur und sehe dann zwei Personen winkenderweise auf einem Standstreifen stehen, mhm, und ein kleines Stück weiter vorne ein PKW mit laufender Warnblinkanlage. Mhm. Ja, denke mir noch so, ach, du hast Zeit, du hast morgen frei, geh mal vom Gas, vielleicht kannst du helfen. Mhm. War halt gerade in dieser leichten Bewegung nach rechts rüber Richtung Standstreifen, ja, von der linken Spur, und merke auf einmal, irgendwas ist auf der Fahrbahn. Schaue runter und sehe halt nur Dreck, Erde oder was das auch immer war. Mhm. Und dann geht einem natürlich so ein Gedankengang durch den Kopf, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, nicht stark bremsen, mhm, nicht stark, mhm, lenken. weil man sonst abschmiert. Mhm. Ja, und das war wirklich nur so ein Sekundenbruchteil. Schau wieder nach vorne und steht auf einmal ein Auto quer auf der Fahrbahn, auf der linken Fahrbahn. Und es war also für mich keine Chance mehr auszuweichen. Mhm. Mein Glück war es halt, dass ich vom Gas gegangen bin und schon in dieser Rechtsbewegung war. Mhm. Aufgrund dessen, ja. Glück also da war dann auch ein Unfall passiert. Das war also eine Verkettung. Da waren Leute, da war was auf der Straße, auf der Fahrbahn und es geschah dann auch noch ein Unfall vor dir. Richtig. Und du konntest dem nicht ausweichen, weil du nach unten geguckt hattest. Das Problem kommt jetzt. Der Wagen stand schon bereits eine Viertelstunde dort und war nicht abgesichert. Auf der linken Spur der Autobahn? Auf der linken Spur, quer. Und wie sich das also, das bis zum Gerichtsverfahren, das dauert noch, weil die Schäden also bei mir noch nicht ganz absehbar sind. Diese winkenden Leute, hatten die denn mit dem Auto was zu tun? Das waren diejenigen, die den Unfall hatten. Mhm. Und zwar ist nachher herausgestellt, dass der Sachverständige hat herausgefunden, dass diejenigen zu schnell gefahren sind, auf den Mittelgrünstreifen gekommen sind. Das heißt, wenn du nicht nach unten geguckt hättest, hättest du ausweichen können? Möglicherweise. So ist ich kann es dir nicht sagen. Und du bist dann richtig auf das Auto aufgebrettert, oder wie? Ich bin also durch den Zufall, also was heißt durch das Glück, dass ich nach rechts rüber schon gefahren bin, habe ich ihn hinten am Kofferraum erwischt voll. Das heißt, bin dann noch ca. 40 Meter geflogen und dann auf dem Standstreifen an der Leitplanke zum Liegen gekommen. Dirk, nun heißt unser Thema heute mein härtester Kampf. Ja. Was war für dich jetzt, du bist jetzt quasi 14 Monate aus dem Gefecht, ne, kann man so sagen. Was war für dich bisher das Härteste an diesem Kampf, den du aus... Das war die erste Zeit im Krankenhaus und jetzt natürlich ist es zeitweise auch, weil es kratzt schon ziemlich an der Psyche. Mhm. So. Und ich habe jetzt auch vor kurzem Hilfe in Anspruch genommen, professionelle Hilfe. Psychologische Hilfe. Psychologische Hilfe, weil man doch einfach, doch schon ein bisschen abseits steht und sich... Ich wollte dich jetzt auch gerade fragen, was macht das mit dir? Was macht... Es kratzt ganz schön, zumal also... Was heißt kratzt? Ja, ich versuche mein Leben halt so weit wie möglich so weiterzuführen wie vorher auch, was natürlich im Endeffekt nicht möglich ist. Ich lebe alleine. Mhm. Und habe eine Wohnung, Zwei-Zimmer-Wohnung, Küche, die Debatten, alles. Wie und bewegst du dich denn überhaupt? Auf Krücken? Ich muss mich mit Krücken bewegen, das ist jetzt seit 12,5 Monaten. Mhm. Und dann kommt noch dazu, ich wohne in dritte Etage Altbau, was natürlich ein gutes Training ist. Mhm. Aber ich versuche halt, meinen Haushalt selber zu machen, sprich kochen, waschen, spülen, alles Mögliche, um halt so viel Alltag wie möglich reinzukriegen. Weil ansonsten würde ich am Rad drehen. Also hast du ja noch viele Freunde, die dir die Zeit auch helfen zu vertreiben? Oder ist der Freundeskreis sogar ein bisschen geschrumpft durch diese... Ich möchte sagen, Freunde so in dem Sinne, die sind schon da, die helfen mir auch. Mhm. Also wenn ich irgendwas habe oder so und brauche Hilfe, dann sind die auch da. Das ist nicht das Problem. Aber die sind halt nicht immer da, die müssen auch arbeiten und alles und man ist halt die meiste Zeit schon alleine. Du hast sogar gesagt, es kratzt einen ziemlich an. Mir ist mir noch nicht ganz klar, was sich da ankratzt. Fällt dir die Decke auf den Kopf? Ja genau, die Decke fällt einem ziemlich auf den Kopf, weil irgendwann, also man kann durch das Bein, also durch die Belastung und so, man kann nichts machen. Ich kann nichts für meinen Oberkörper tun oder sonst irgendwas, weil dann das Bein wieder belastet wird. Ich kann es nicht so lange runterhängen lassen, weil es sonst anschwillt und alles mögliche. Aber du hast die Chance, dass das Bein irgendwann wieder richtig gesund wird? Nein, die Chance habe ich nicht. Die hast du auch nicht. Das Bein wird auf jeden Fall kürzer sein, bis zu ca. 4 cm und das Sprunggelenk muss versteift werden. Das heißt, also ich werde auf jeden Fall später ein steifes Sprunggelenk haben, ein etwas kürzeres Bein. Das heißt, damit musst du dich auch dann schon abfinden, ne? Oder da bist du wahrscheinlich dabei, schon dich damit abzufinden. Ja, sicher. Und also ich versuche einfach das Ganze jetzt positiv zu sehen, das Beste draus zu machen. Und ich weiß auch, ich muss einen neuen Beruf erwählen und einen neuen Beruf lernen, sprich umschulen. Was hast du vor? Ich war vorher Koch. Nee, was hast du vor zu machen? Hast du gerade erzählt. Ich muss eine sitzende Tätigkeit ausüben. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht, was ich machen werde. Wahrscheinlich irgendwas Kaufmännisches oder so. Also Dirk, wir wünschen dir von Herzen, dass es gut, dass es besser wird, schnell besser wird. Und dass du dich nicht nur so lange halt auch allein in der Wohnung rumquälen musst. Ja, okay. Wie gesagt, die 14 Monate sind um und mit Reha habe ich gut noch 14 Monate vor mir. Ist halt noch eine lange Zeit und ich denke mir irgendwie... Aber auch hier in dem Fall kann man, ich finde, das ist immer so ein Spruch, den man so sagt, aber vielleicht so ein kleiner Trost, aber das wird dir wahrscheinlich oft genug schon durch den Kopf gegangen sein. Es hätte alles noch viel übler ausgehen können. Ne? Ja, wie gesagt, Glück im Unglück. Ja, genau. Weil also 20 Zentimeter weiter nach rechts, ich wäre vorbei gewesen, halben Meter weiter nach links und ich würde jetzt wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen oder unter der Erde liegen. Also, und da kann man nur sagen, Glück im Unglück. Lieber Dirk, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und übrigens, deine Sendung toll. Ich sehe es eigentlich fast jede Nacht, weil schlafen ist auch nicht gerade das Ding. Ja, ja. Ich habe sehr viele Kranke uns wirklich auch verfolgen, die eben nicht schlafen können. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Dirk. Tschüss. Jetzt kommt die Angelika und Angelika ist 50 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Unser Thema heißt Mein härtester Kampf. Ja, es ist mein härtester Kampf, aber eigentlich führt den Kampf meine Tochter Sabine mit 18 Jahren. Sie ist seit genau Januar 97, hat sie sich verletzt und hat sich dadurch eine septische Infektion zugezogen. Also was für eine Verletzung, sag ich erstmal. Es war an und für sich eine sehr harmlose kleine Verletzung am Daumen, was sich dann im Endeffekt aber mit septischen Keimen infiziert hat, wobei dann nach dem 8. OP-Eingriff eine multiresistente Keime festgestellt wurden. Diese Sepsis. Wir wollen es mal ein bisschen, deutlicher und deutscher sagen. Also sie hat sich nur ein klein wenig am Daumen verletzt. Richtig. Durch was denn? Hat sie sich geschnitten? Das waren Glasscherben. Glasscherben. War schmutzig. Und dadurch ist eine Entzündung entstanden. Richtig. Es sind Keime in diese Wunde reingekommen. Ja, nachdem die Wunde zum 8. Mal dann operativ behandelt wurde, gehen wir mal eins nach dem anderen. Hat sie am Anfang die Wunde selbst behandelt oder habt ihr die selbst behandelt? Wir sind gleich in die Klinik. Aber es hat sich leider Gottes diese Wundheilstörung eingestellt. Der Arm, erst wurde die Hand dort, die ganze Hand zickt, dann wurde der Arm befallen. Und nach der 8. Operation ist es so weit passiert, dass die Sepsis im ganzen Körper war. Sie bekam, also die Sepsis heißt, dass da Keime im ganzen Körper sind? Ja, sie bekam Schüttelanfälle, hohes Fieber. Was heißt, wenn du sagst, der ganze Arm war dann nach einer gewissen Zeit befallen? Bis zum Ellbogen geht heute noch eine breite Narbe. Es wurde damals mit 18 Operationen immer wieder, muss das Du erzählst das so ganz normal. Das muss man als normaler Mensch jetzt erstmal verdauen. 18 Mal ist der Arm operiert worden. Der Arm, ja. Weil da Keime eingedrungen waren. Ja. Wer war denn schuld daran? War der Arzt oder die Klinik schuld daran? Man kann hier niemanden eine Schuld zuweisen. Keime gibt es überall. Was meint ihr? Ist es so, dass der Arzt nicht sauber gearbeitet hat? Das kann man nicht sagen. Das ist heute so mikrofein. Es kann überall passieren. Und jemanden eine Schuld zuweisen, das wäre hier, ich glaube, das kann man nicht beweisen. Auf jeden Fall Das war 1997. Ja. Jetzt haben wir 1999. Wie geht es denn jetzt deiner Tochter? Es geht weiter. Sie liegt noch in der Klinik, aber nicht mit Unterbrechungen. Das mit dem Arm konnten wir dann hinkriegen, dass es verheilt war. Das ist natürlich jetzt eine unansehnliche breite Narbe ist bis zum Armbogen, bis zum Ellbogen. Aber nach der 18. Operation war das abgeschlossen. Und sie hat sich ein halbes Jahr später am Fuß verletzt. Und da hat sich dieser Keim, der sich versteckt hatte, wieder gezeigt. Es gibt wieder eine Eiterung, es war wieder eine dicke Eiterung im Knöchel, unten an der Ferse. Und da musste wieder operiert werden und wieder hat dieser Keim, das ist der Staphylo aureus, Coco aureus, hat wieder angegriffen und man musste wieder operieren. Das waren auch mehrere Male, bis dann endlich das Loch so weit abgeschlossen oder wieder hochkanuliert war, aber dabei war die Achillessehne versteift. Mein Gott, musste die verlängert werden. Das wurde ein halbes Jahr später gemacht in der Heidelberger Klinik und dabei ist es passiert, dass der Gips nicht gut angelegt war und sie eine Druckstelle bekam. Diese Druckstelle verursachte wieder einen Krankenhausaufenthalt von mindestens 4-5 Monaten. Also sie wurde zum Schulbeginn entlassen, ja? Das war dann die 10. Schulklasse. Also inzwischen war das Mädchen dann 16, dann 17. Und jetzt hat das Ganze wieder angefangen. Dieser Keim, wenn im Körper ist, greift irgendwann wieder an. Sie ist jetzt im Moment auch im Krankenhaus? Sie ist jetzt durchgehend seit 5. Mai in der Heidelberger Klinik. Und jetzt nochmal wegen des Beines oder ist es an einer anderen Stelle? Wieder am Bein. Inzwischen wurde festgestellt, dass diese Behandlung vorher nicht gründlich beendet wurde und dadurch... Nein, warte, man muss ja den Horror haben, ins Krankenhaus zu kommen, wenn man das alles hört. Knochenferse wurde angefressen, das heißt, also der Knochen war entzündet. Inzwischen musste man die halbe Ferse abtragen. Letzten Montag hatte sie eine 6-stündige Operation. Das war dann in dem Sinn die 40. in ihrem jungen Leben. Und ich habe gerade schon gesagt, bei der 18., dass das so viel ist. Ja. Sagst du eine Zahl von 40 Operationen? Ja. In 2 Jahren? Ja. Was glauben Sie, wie oft ich Krankenhaus besuche, wie viele Nächte ich gezittert habe, wie viele OPs ich daneben gesessen habe? Sag mal, Angelika, wie verkraftet denn dieses Mädchen das nur? Eben, sie ist eine so starke Person. Sie ist unglaublich stark. Und sie war vorher völlig gesund und normal? Ganz normal, ganz gesund. Und vor allen Dingen, dieses Mädchen schafft vom Krankenbett aus und schafft mit den kurzen Schultagen, hat sie die mittlere Reife mit einer Supernote abgeschlossen. Toll. Und möchte jetzt weitergehen ins Gymnasium, nachdem sie ja sowieso nicht berufsfähig ist. Mhm. Sie möchte das Gymnasium weitermachen. Mhm. Und dafür habe ich jetzt einfach die Sorge, dass sie stabil bleibt, so wie auch die Psyche geht natürlich runter. Ja, ja, sicher, sicher. Hast du manchmal den Eindruck, dass deine Tochter stärker ist als du? Ich könnte es behaupten, ja. Ich meine, das zehrt natürlich auch ungeheuer an deinen Nerven. Ne? Also es ist auch dein härtester Kampf, würde ich mal so sagen, von außen. Ich stecke das natürlich immer dann weg, wenn ich bei ihr bin. Mhm. Aber du denkst doch permanent an sie, du machst dir doch permanent Sorgen. Und das ist doch so in deinem Leben, das ist doch normal als Mutter. Es beeinträchtigt sehr, ja. Hast du noch andere Kinder? Es tut weh. Ich habe noch eine erwachsene Tochter, ja. Die lebt in Amerika und sie hat erst vor kurzem die Schwester besucht. Und der Vater von deiner Tochter, lebt ihr zusammen, oder? Nein, wir sind seit 3 Jahren getrennt. Mhm. Aber wie gesagt, ab und zu mal. Sie telefonieren viel und ich versuche hier eine nette Verbindung zu halten. Wie ist das denn? Hat sie überhaupt noch einen Freundeskreis oder Freunde? Oder verkraften die das auch alle gar nicht mehr und kommen zum Beispiel sie gar nicht mehr besuchen im Krankenhaus? Es ist richtig. Freundeskreis ist ja auch schwierig. Wir haben ja zu Hause in Bayern gelebt und sind eigentlich jetzt seit das zweite Jahr hier im Bereich Baden-Württemberg. Mhm. Ne? Mhm. Ich bin auch ganz hierher gezogen, damit ich immer in ihrer Nähe bin und mich um sie kümmern kann. Sie hat durch die Schule, die sie hier auch zwischendurch besucht hat, ganz liebe Mitschülerinnen, die sie nach wie vor besuchen. Und das gibt ja natürlich auch viel Kraft. Und ich gab es zwischendurch mal Momente oder Phasen jetzt in diesen 2 Horrorjahren, sag ich mal so, wo du Angst um deine Tochter hattest, dass sie seelisch auch zusammenbricht, dass sie es doch nicht mehr verkraftet? Es gab Nächte, wo ich in der Klinik war, wenn dieser septische Schub kam, dass sie wieder gezittert und diesen Anfall hatte, wo praktisch sie hyperventiliert hat und das Fieber über 41 stieg, wo ich praktisch die ganze Nacht mit ihr geredet habe, wo sie gesagt hat, Mama, bitte, ich darf die Augen nicht zumachen, ich habe Angst, dass es dann weggeht. Also, dass sie dann stirbt? Das hat sie mir später dann gesagt. Ich hatte immer nur Angst, dass ich dann weg bin. Und darum war sie dankbar, dass ich mit ihr versucht habe, ständig zu reden und sie da zu halten. Nun scheint sie ja, wie du es gerade beschrieben hast, dennoch sehr viel Kraft zu haben und sehr viel Lebenswille zu haben. Woher nimmt sie die Kraft? Hast du eine Ahnung? Ja. Da mache ich mir viele Gedanken drüber, woher sie diese Kraft nimmt. Sie ist einfach eine starke Person und hat eben ganz große Ziele. Mhm. Und selbst durch diese lange Krankheit und diese vielen medizinischen Erfahrungen möchte sie studieren und selbst auch später mal in die Medizin gehen. Ah ja, ja. Ja, die Ziele sind es und das ist die Kraft, die uns vorwärts bringt. Und darin unterstütze ich sie auch in jeder Hinsicht. Ja, ja. Jetzt habe ich noch eine medizinische Frage an dich. Ja. Gibt es denn irgendwie einen Hoffnungsschimmer am Horizont, dass diese Keime mal endgültig im Körper abgetötet werden können? Ja, diese Hoffnung, die machen wir uns schon lange. Sind denn da richtige Fachleute auch mit? Wir sind wirklich die besten Leute und ich bin auch überzeugt, dass man das Beste für sie anbietet, dass man sich wirklich mit allen Mitteln einsetzt, dass sie bestens betreut wird. Nur ist es so, das sind Keime, die sind multiresistent. Und dafür gibt es speziell noch kein geeignetes Antibiotikum. Man hat zwar in die offene Wunde diese Antibiotika-Ketten eingelegt, aber es hat keinen Erfolg gezeigt. Und nun hat man den Knochen der Ferse so abgeschliffen, dass er wirklich sauber ist. Man kann es ja überprüfen, man kann ja Tests machen, ob es keimfrei ist. Und nun wurde es mit einem Knochenstück und mit Muskelstrang aufgefüllt. Und dann muss das jetzt ein paar Tage zuwachsen. Dann wird noch eine Hautverpflanzung, also noch eine Operation gemacht. Und hoffen, und hoffen, hoffen. Hoffen und wie gesagt auch beten. Angelika, ich weiß nicht, ob deine Tochter mich kennt, vermutlich nicht, wenn sie so lange im Krankenhaus liegt. Nein. Und dennoch wünsche ihr bitte von mir unbekannterweise dann alles Gute und sag ihr, dass ich ganz viel Respekt vor ihrem Lebensmut habe und sie soll weiter ihre Ziele im Auge behalten. Denn das ist wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, die Hauptenergiequelle, ne? Dieses Ziel zu haben. Ja. Es wird sicher ein ganz tolles Mädchen, denn so das prägt einen sehr. Man wird weise durch Leid. Wenn dieses Mädchen das durchschritten hat, wird es eine ganz, ganz tolle Frau werden. Richtig, durch den Schmerz kommt die Heilung. Ja, ja. Und das ist sie. Und sie ist wirklich sehr wissbegierig, intelligent. Mhm. Sie hat ihre Bücher mit, jetzt schon von der neuen Schule und fängt schon an zu lernen und hält sich auch an dem Vorwärts fest. Und weißt du was? Ich gratuliere deiner Tochter auch zu der tollen Mama. Was meinst du, wie sehr du ihr hilfst? Ja, das muss eine Mama doch machen. Na das klar. Liebt sie doch. Ja, aber es gibt so viele Mamas, die es nicht machen oder machen würden. Aber natürlich. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Gute, Angelika. Ja, ich danke dir. Und schöne Grüße. Und ich möchte gern zurückverbunden werden, weil ich für meine Sabine in Ottkamp von dir. Ja, das müssen wir so machen. Leg du mal bitte auf und meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.37 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 38 und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Mein härtester Kampf. Was war bisher in eurem Leben euer härtester Kampf? Oder seid ihr vielleicht beteiligt, so wie wir es gerade von Angelika gehört haben, an dem härtesten Kampf eines Menschen? Vielleicht hat ein ganz lieber Mensch von euch gerade sehr zu kämpfen und ist in einer ganz schwierigen Lebensphase, Lebenssituation und ihr wollt mir davon erzählen. Wenn ihr mir erzählen möchtet, ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer, die kostet nichts. Die Faxnummer kostet auch nichts. 0800 5678 110. Mein härtester Kampf. Davon wird uns jetzt auch, davon gehe ich aus, Mike erzählen. Und Mike ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi Jürgen. Ja, hallo Mike. Geht es um dich oder möchtest du von jemand anderem erzählen? Nee, es geht um mich. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt durch Zufall gesehen beim Zappen, so durchs Fernsehprogramm. Mhm. Und manchmal ist es mir nicht ganz so geheuer, weil es geht mir heute wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und ich hatte auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo es halt sehr abgefahren und ziemlich beschissen war und wo ich halt sehr krass zu kämpfen hatte. Mhm. Erzähl mal von diesen Kämpfen, warum musstest du kämpfen? Ja, ich habe ein Jahr lang obdachlos auf der Straße gelebt Und wie alt warst du da? Du bist jetzt 30? Also ich bin jetzt 30, das war so ungefähr so 91, 92 in Hamburg. Und also ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus Hamburg, ich bin aus dem Ruhrgebiet und bin dann durch den Zivildienst nach Hamburg gekommen. Und dann gab es halt, also ich habe dann in der Sozialstation St. Pauli meinen Zivildienst gemacht, habe da auch eine eigene Wohnung gehabt und alles. Das heißt, du hattest damit Obdachlosen zu tun? Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich habe da eine alte Frau betreut, die war querschnittsgelähmt und lebt in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Wohnung. Und die musste ich dann betreuen. Und ja, dann gab es halt durch die Deutsche Wiedervereinigung gab es eine Dienstzeitverkürzung für den Zivildienst und den Wehrdienst. Von, also für den Zivildienst war es von 20 auf 15 Monate. Und damit war mein Soll erfüllt und ich sag mal so, weil ich dann Schwierigkeiten mit meinen Vorgesetzten hatte, haben die auch dann überhaupt nicht gezögert, mich dann von heute auf morgen auf die Straße zu setzen. Ne? Aber landet man dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße? Warum, ja, warum hast du nicht irgendwie gejobbt oder dir irgendwo eine Arbeit gesucht, eine feste Arbeit oder eine Ausbildung angefangen, studiert oder weiß ich was? Ja, die Sache ist ganz einfach die, dass in dem Moment, Entschuldigung, mein... Das war in dem Moment so akut und das ging auch alles so ratzfatz und so schnell. Ich konnte gar nicht gucken, wie schnell das ging. Ne? Aber du hattest eine Wohnung, sagst du, ne? Ich hatte eine Zivildienstwohnung. Ach so, ja. Und da musstest du natürlich dann da raus. Da musste ich dann raus. Ne? Ja, bist du dann quasi von heute auf morgen und innerhalb von wenigen Wochen obdachlos geworden? Ja, klar. Aber das ging nochmal die Frage, warum hast du dir nicht irgendwo ein WG-Zimmer gesucht oder was? Ja, die Sache ist halt die, zu der Zeit war es, oder ich sag mal so, also in Hamburg sind die menschlichen Beziehungen meiner Meinung nach sowieso sehr schwierig. Nur es war zu dem Zeitpunkt halt so, wenn du irgendwo angekommen bist und wegen WG-Zimmer, also ich sag mal so, die Leute, die jetzt zuhören, denen wird das was sagen, selbst im Karo-Viertel oder im Schanzenviertel, ne? Also sogenannte alternative Viertel, da war es dann so, da bist du dann hingekommen. Da haben dich dann vier BWL-Studenten angeguckt und haben gesagt, wie, deine Mutter ist kein Rechtsanwalt und dein Vater ist kein Doktor und du verdienst keine 10.000 Mark im Monat. Ja, also na? Das ist hier aber auch nicht gang und gäbe. Ey, das war wie viele Anläufe, ich muss das jetzt fragen, weil mir das ein Rätsel ist, wie viele Anläufe hast du denn unternommen, eine eigene Bude zu finden? Also ich habe zum Beispiel solche Sachen gebracht, ich habe dann in der Nacht- und Nebelaktion habe ich die gesamte Hamburger Innenstadt mit über 600 Zetteln gepflastert, dass ich ein Zimmer suche, ne? Und also ich habe dann zum Teil auch wirklich schräge Leute, ich war dann bei zum Teil wirklich schrägen Leuten gewesen, ne? Und die Sache ist halt die, wenn du sowieso unten bist und nichts zu bieten hast, so, ne? Ja, dann klar. Sind die Leute natürlich auch nicht drauf angewiesen, natürlich, dass du da einziehst. So, ne? Wie sah deine finanzielle Situation denn aus? Man kriegt ja erstmal so ein Übergangsgeld, auch wenn man Zivildienst absolviert hat. Ja. Ne? Das heißt, ein kleines Polster war ja da. Ja, damit konnte ich mich erstmal so ein bisschen über Wasser halten. Und ich habe natürlich dann auch Sozialhilfe gekriegt und erst Arbeitslosengeld, dann Sozialhilfe und so. Und finanziell ging es eigentlich. Hast du auch gejobbt noch? Ja, ich sag mal so, das Problem generell ist, wenn du obdachlos bist, du musst dich ja melden und bekommst das in den Personalausweis und was auch krass ist, du bekommst es in die Lohnsteuerkarte eingetragen. Und ich habe mir dann zum Beispiel aus Zeitungen dann Annoncen und bin dann zu Vorstellungsgesprächen und habe den Leuten das Blaue vom Himmel runter erzählt, die haben mich dann eingestellt. Und dann war es halt so, ja, wir brauchen jetzt mal ihre Lohnsteuerkarte und so. Und ich dann, ach, scheiße, habe ich zu Hause vergessen. Und das ging natürlich nur eine Zeit lang gut. Ne? Also, mir ist es nach wie vor ein Rätsel, aber es ist nun bei dir so passiert. Du warst dann wirklich auf der Straße. Wie sah das Leben auf der Straße aus? Ja, krass. Ja, krass. Erzähl mal. Ja, erstmal hast du unglaublich viel damit zu tun. Also du bist erstmal, was ziemlich hart ist, du bist den ganzen Tag auf dem Bein. Na, also du hast nie irgendwie Ruhe, du hast auch nie irgendwie einen Platz für dich, sei denn du ziehst dich mal in irgendein Gebüsch zurück oder sonst irgendwas. Du hast dich im Innenstadtbereich Hamburg aufgehalten. Ja, so Reeperbahn so. Also das war. Hast du gebettelt auch? Nein. Das nie. Nicht. Nie. Hast du gesoffen während der Zeit? Nein, auch nicht. Und ich muss dazu sagen, also ich habe schon sehr früh Drogenerfahrungen gemacht, so, ne? Und bin da eigentlich auch sehr gut mit klargekommen und habe dann für mich dann irgendwann gemerkt, das Zeug ist nichts für mich. Und das heißt, während dieser Zeit hast du auch keine Drogen konsumiert? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe von Anfang an, also von ersten Tag an auf der Straße, ich habe nichts gesoffen, ich habe nichts gekifft, gar nichts. Wo hast du geschlafen? Ja, das war unterschiedlich. Mal habe ich draußen geschlafen, dann, also ich muss dazu sagen, da ich aus dem Ruhrgebiet komme, bin ich natürlich ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Mhm. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel auf dem Kiez unterwegs war oder so, mhm, und ich habe Leute kennengelernt und man hat dann gesprochen und dann habe ich natürlich auch gesagt, ja, ich habe nichts zum Pennen und so. Mhm. Ne? Und es gab auch wirklich Leute, die halt gesagt haben, ja klar, kein Thema. Das heißt, du hast auch dann mal hier und da gepennt? Ja, klar. Mhm. Wie war das so mit Essen? Was hast du denn irgendwo gekauft? Also das Geld hattest du ja, ne? Das habe ich mir dann gekauft, nur die Sache ist natürlich die, das Ganze ist ein sehr kostspieliges Ding, mhm, weil du kannst halt nicht wie ein normaler Mensch, mhm, einkaufen gehen und kannst dir dann dein Essen machen, sondern du musst entweder immer Fastfood-Zeug, mhm, genau, essen, ja, so, ne? Mhm. Und das kostet natürlich, ne? Und, mhm, irgendwann ist die Kohle alle, ja. Ja, und dann, mal profane Frage. Ja. Wie geht das so mit Waschen und zur Toilette gehen? Also da musst du halt immer sehr einfallsreich sein, ne? Also ich sag mal so, weil ich immer sehr auf mein Äußeres geachtet, mhm, habe und eigentlich auch sehr höfliche Umgangsformen habe. Mhm. Ich bin dann zum Beispiel auch in Restaurants reingegangen, habe gesagt, Entschuldigung, könnte ich mal bitte Ihre Toilette benutzen? Mhm. Und das war dann eigentlich kein Problem so. Und du hast geduscht? Das war auch unterschiedlich. Also mal in Fitnessstudios gefragt, mhm, und so weiter und so fort. Also ich stelle mir das als ein sehr stressiges Leben vor. Das ist super, ja, stressig, das ist super anstrengend. Ein Jahr, wie bist du dann da rausgekommen? Also die Sache ist halt die, ich habe halt dadurch, dass ich halt sehr kontaktfreudig bin, Leute kennengelernt. Mhm. Und die dann auch gemerkt haben, dass ich halt nicht so ein Abzockertyp bin, mhm, und auch nichts mit Drogen zu tun habe. Mhm. Und das schafft natürlich Vertrauen. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, übrigens, wenn er zuhören sollte, schönen Gruß an Bert. Mhm. Dieser Bert hat dann gesagt, pass auf, ich habe zwar eine kleine Wohnung, aber du kannst dann halt bei mir einziehen, bis du was gefunden hast. Mhm. Ja? Und ich habe dann halt richtig krass gesucht, mhm, und da sind mir dann zum Beispiel so Geschichten passiert, da bin ich an so einen Kautionsbetrüger geraten, der hat dann eine Wohnung zum Schein vermietet von irgendeinem Bekannten, mhm, und hat dann die ganzen Leute da hinkommen lassen und die ganzen Kautionen abgezockt. So, mhm, ne? Okay, solche Geschichten kennen wir auch mal, ne? Die sind dir dann auch noch widerfahren, dummerweise. Aber dieser Freund oder Bekannte dich hat bei ihm wohnen lassen, das war für dich der erste Schritt zur Selbsthilfe, ja, dann auch. Klar, auf jeden Fall, weil ich muss schon sagen, also das hat natürlich schon sehr viel Druck weggenommen. Ist klar. Ne? So, du warst nicht mehr den ganzen Tag auf dem Bein, es war zwar immer noch schwierig, mhm, weil die Wohnung sehr klein, mhm, war. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du endgültig Fuß gefasst hast, sprich mit Wohnung und mit Arbeit auch? Also ich würde mal sagen, das hat so 2 bis 3 Jahre gedauert. Doch, so lange noch. Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, also was natürlich kein Verhältnis zu dem ist, zu den Leuten, die wirklich lange, ja, auf Platz ist, klar, sind. Ja. So, ne? Weil du musst gucken, wenn da jemand 10 Jahre unterwegs ist oder so, das ist extrem schwierig für den da überhaupt wieder rauszukommen. Ist klar, ist völlig klar. Ja. Was würdest du sagen, jetzt ist ja doch eine ganze Weile vergangen, ja, was war so das Prägendste, was du mitnimmst aus dieser harten Zeit, aus diesem harten Kampf, für dich Prägendste? Ja, prägend ist natürlich auf jeden Fall, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es mir heute wieder sehr gut geht, mhm, dass ich da auch... Also freust dich immer noch darüber? Ja, auf jeden, mhm, Fall. Was machst du heute nicht? Also ich bin von Beruf, also ich habe dann, nachdem es mir dann besser ging und ich dann eine Wohnung hatte, mhm, und so, habe ich dann in Hamburg eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin examinierter Altenpfleger. Mhm. Schönen Gruß an die Krone Altenpflegeschule. Mhm. Und ich bin seit 3 Monaten verheiratet, mhm, habe das Fachabitur gemacht. Toll, also richtig, es hat sich richtig bergauf entwickelt. Ja, ja. Und der positive Nachgeschmack ist letztendlich darin zu sehen, dass du das wertzuschätzen weißt, ne, was du heute hast. Ja, ich sag mal so, wertzuschätzen, also manchmal habe ich immer noch so Momente, wo mir alles sehr merkwürdig vorkommt, mhm, ne? Wo ich dann wirklich denke, so, hey, Moment, so vor 6, 7, 8 Jahren, mhm, ey, was war da los? Aber und meine Frau sagt, meine jetzige Frau, mhm, die sagt dann natürlich immer noch so, ey, hör mal zu, das ist schon lange her. Und ich glaube, dass wir dich nie wieder auf der Straße sehen. So ein Eindruck. Ja, das hoffe ich, aber ich muss dir ehrlich sagen, also grundsätzlich, also meine Message an die Leute draußen ist, grundsätzlich ist niemand davor gefeit, es, mhm, kann jeden erwischen. Ich, ja. Und man sollte sich gegenüber den Leuten, die auf der Straße leben, vielleicht nicht auf so einem ganz hohen Ross bewegen. Lieber Mike, alles Gute und danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Florian. Florian ist 29 Jahre alt. Schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Du hast auch angerufen zu unserem Thema Mein härtester Kampf. Ja, mein härtester Kampf war, Domian, vor circa 3 Jahren. Da habe ich einen One-Night-Stand gehabt. Mhm. Der ging über 6 Stunden. Mhm. Ich habe diese Dame ein halbes Jahr nicht gesehen und bekam nach einem halben Jahr einen Anruf. Ich bin schwanger. Schwanger. Mhm. Du bist der Vater des Kindes. So, das hat mich natürlich erstmal vom Sockel gehauen. Mhm. Ich kannte diese Frau gar nicht, habe sie auch nachher gar nicht mehr gesehen. Wie gesagt, wir kannten uns vielleicht 5-6 Stunden. Mhm. Verhütet. Aber immerhin hatte sie deine Telefonnummer. Ja, natürlich. In einem kleinen Dorf ist das dementsprechend so. Also verhütet. Verhütet auf jeden Fall. Das Problem war, es ist was schiefgegangen bei der Verhütung, dass das Gummi ist geplatzt. Mhm. Also es hätte theoretisch sein können. Es hätte theoretisch sein können. Mhm. Ich habe auch immer mit dem Gedanken gespielt. Gut, das Ganze ging dann so über fast 1,5 Jahre. Das heißt, das Jugendamt hat sich gemeldet, weil ich wusste, wie diese Dame auch rein persönlich zu anderen Leuten steht. Das heißt, häufig wechselnde Kontakte. Mhm. Moment, du sagst, das ging 1,5 Jahre. Dann war also das Kind geboren schon, oder wie? Das Kind war schon bei dem ersten Gerichtstermin, den ich hatte, war das Kind schon auf der Welt. Nun gibt es ja heute so etwas wie Vaterschaftstest. Absolut, genau. Und hast du den gemacht? Der ist gemacht worden. Es stellt sich im Nachhinein heraus, ich war nicht der Vater. Du warst nicht der Vater. Das Traurige an der ganzen Geschichte fand ich nur, dass ich halt 1,5 Jahre lang mit dieser Sache wirklich auch im Kopf her. Mhm. Ich musste arbeiten. Das heißt, ich habe teilweise gedacht, Mensch, wie kriegst du das finanziell hin? Weil ich hatte studiert, Studium abgebrochen, war mitten in der Lehre. Und du wolltest wahrscheinlich auch kein Kind mit von dieser Frau, ne? Nein, das nicht. Nur ich hätte mich damit abgefunden. Gut, ich habe beide Seiten in Erwägung gezogen. Das heißt, ich habe schon damit kalkuliert, okay, wenn du der Vater sein solltest, komm auch mit den... Aber warum hast du diesen Vaterschaftstest nicht früher machen lassen? Das ging einfach nicht früher, weil ich habe ja erst mit ihrem Anruf erfahren, dass sie überhaupt schwanger ist. Da waren 6 Monate vergangen. Ne? Nein, da waren 6 Monate vergangen. Mhm. Sie war schwanger. Dann kam halt das Jugendamt mit ins Spiel, wo ich mich dann halt gemeldet habe. Und dann kam halt der Gerichtstermin, weil ich diese Vaterschaft abgelehnt habe. Ja. Ab wann kann man eigentlich einen Vaterschaftstest machen? Muss das Kind erst geboren sein? Oder wie geht das? Das Kind muss, glaube ich, erst geboren sein. Ich glaube nicht. Ich bin nicht sicher. Ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, dann wiederum einzugreifen, bevor das Kind geboren wird. Nur das sind, denke ich mal, schwerwiegende Eingriffe, die nicht unbedingt sein müssen. Also auf jeden Fall, bei euch hat das so lange gedauert in deinem Fall. Und du hast dich 1,5 Jahre mit dieser Frage und dieser ganzen Problematik herumschlagen müssen. Richtig. Was für ein Gefühl war das denn dann, als dieser Test bewiesen hat, ich bin's nicht, du bist es nicht? Zum einen ein positives Gefühl für mich. Mhm. Zum anderen fand ich es dann im Endeffekt wiederum sehr hinterhältig und eine Schwanerei von der Frau. Weil darauf wollte ich hinaus. Hast du nicht einen irren Hass auf den Hals auf die Frau? Den hatte ich, ja, den hatte ich. Ich hatte auch wirklich, ich sehe das Kind, ich sehe die Frau auch teilweise in der Stadt. Wie gut, dass man das heutzutage machen lassen kann, ne? Mit diesem Vaterschaftstest. Ja, nur das Problem habe ich, denke ich mir. Mir wurde halt vor Gericht gesagt, hören Sie, Herr Quint oder Herr so und so, dieser Test kostet fast 6.000 Mark. Mhm. Wenn Sie der Vater des Kindes sein sollten, zahlen Sie den Test und Sie zahlen ab Geburt des Kindes auch Unterhalt. Wer hat denn jetzt? Ist vollkommen klar. Wer muss? Ist auch gerechtfertigt. Ja. Nur, das wären aufgerechnet gewesen nach Geburt des Kindes fast 10.000 Mark. Mhm. Keiner kann sich mal eben so aus dem Rippen 10.000 Mark schneiden. Klar. Und wer hat denn jetzt diesen Test bezahlt? Den Test hat im Endeffekt der Staat bezahlt, also der Steuerzahler. Warum nicht diese Frau? Ist auch wieder ein Unding. Weil ne? sie Sozialhilfeempfängerin war, schon vorher. Mhm. Und aufgrund dessen... Gehst du denn davon aus, dass die Frau dich gezielt hat hinters Licht führen wollen? Im oder Nachhinein kann, ja. Ja. Im es hätte ja sein können, dass sie es auch nicht richtig hat rekonstruieren können, ne? Ja, es war auch sehr dubios, auch vor Gericht im Nachhinein. Und der Vater des Kindes ist auch nachher ermittelt worden. Mhm. Der war verheiratet, hatte 2 Kinder. Mhm. War eine, denke ich mal, sehr problematische Situation. Nur für mich ist es positiv ausgegangen. Mhm. Nur im Endeffekt hatte ich halt 1,5 Jahre lang wirklich Stress am Arm. Und genau das war dein härtester Kampf. Das war absolut hart. Aber nur ist wieder alles in Butter. Jetzt ist alles in Butter und ich denke mal, sowas wird mir auch nicht mal passieren. Hoffentlich. Ich hoffe auch. Tschüss, Florian. Domian, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Tobias, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Tag. Jetzt musst du bitte mal erstmal den Fernseher schön leise drehen. Ja, habe ich schon gemacht. Du hörst im Hintergrund ja schallen und hallen. Ja. Dein härtester Kampf? Also mein härtester Kampf war ungefähr vor anderthalb Jahren. Was war da? Da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Das war so ein Tag kurz vor Weihnachten am 19. Dezember, wo mich ein LKW überfahren hat. Bei einem Ferienjob in der Verladung. Und das hat mich getroffen wie ein Schlag. Warst du schuld? Nee, ich war nicht schuld. Wie hat er dich überfahren? Das weiß man heutzutage auch nicht mehr. Die Polizei und so weiter, das war so unklar. Auf jeden Fall haben sie rausgekriegt, dass der Fahrer mich 8 Meter nach vorne gezogen hat, bevor er gemerkt hatte, dass da jemand unten drunter war. Also Moment, nochmal, du bist auf der Straße gegangen oder hast irgendwas verladen oder was hast du gemacht? Nee, wir standen mit 3 Leuten auf dem Verladeplatz und wir haben dann nur gestanden und geredet. Mhm, und dann? Ja, und irgendwann habe ich dann einen Schlag gespürt und bin dann hingefallen. Und durch das Erzählen sagen, ist es dann passiert, dass ich unten drunter lag. Und das also ist dann irgendwie ein LKW an euch vorbeigefahren und hat dich mitgenommen, oder wie? Ja, frontal drauf. Das haben die anderen dann ja gesehen, da waren ja andere Leute dabei. Ja, die waren dabei. Der eine konnte wegspringen und bei dem anderen ist er über den Fuß gefahren, der war komplett gebrochen nachher. Mhm. So, jetzt hat er dich sehr weit geschleudert, mitgerissen, hast du halt gesagt. Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Wie schwer warst du verletzt? Er ist dann irgendwie zurückgefahren und ich bin dann irgendwie da liegen geblieben und die sind sofort alle rausgerannt und ich weiß nicht, ich stand irgendwo unter Schock und deswegen sage ich, das Einzige, wo ich mich wirklich dran erinnern kann. Mhm. Das Einzige, was mir da eingefallen ist, war, wow, jetzt brauchst du nicht mehr arbeiten heute. Und das war wirklich der letzte Arbeitstag bei mir um 6 Uhr morgens und ich weiß noch, dass ich meinen Vater angerufen hatte, ich habe einen kleinen Unfall und der ist dann sofort gekommen. Ach, du konntest noch telefonieren? Ich konnte also erst telefonieren, das hat mir nachher alles erzählt. Ich kann mich im Nachhinein nicht dran erinnern, das hat man mir erzählt und da dachte mein Vater, das wäre nichts Schlimmes. Er hatte erst meinen Stiefbruder verloren vor ein paar Jahren und er hat nicht gedacht, dass es so schlimm war. Und aber welche Verletzung hattest du denn nun, letztendlich? Ja, ich hatte einen kompletten Beckenbruch. Das war total zerquetscht. Oh, damit hast du noch telefoniert und bist noch gelaufen? Nein, nicht gelaufen, ich habe nur gelegen. Handy-mäßig. Ich hatte nur keine Schmerzen, ja. Der Meister ist rausgekommen und hat mir das Handy in die Hand gedrückt. Mm-hmm. Meine Hose war total zerfetzt. Mm-hmm. Ich habe dann nur gemerkt, also gesehen, dass die Hose zerfetzt war. Und ja, und wie es dann dazu kam, war, dass meine beiden Oberschenkel so zerfetzt waren, dass man mir halt Hauttransplantate halt machen musste, weil die Löcher in den beiden Oberschenkel so groß waren, da hätte man Tennisball drin verstecken können. Und das Schlimme, das Lebensgefährliche war dabei, war das Loch hinten am Steißbein. Da hätte man, das war faustdick. Und dann hat man mich auch vom Brilon. Das hört sich aber auch an nach viele Monate Krankenhausaufenthalt. Ne? Vier Monate. Mhm. Ich habe 2 Monate im Koma gelegen, über Dezember bis Januar. Wie seltsam, du hast noch telefonieren können und dann bist du ins Koma gefallen? Erst im Brilon haben sie mich halt erst in Narkose gelegt und dann mit dem Hubschrauber nach Bochum gebracht. Mhm. Da gab es damals, da kann ich mich nicht noch dran erinnern, so einen Tornadoabsturz, Absturz in Lippstadt. Mhm. Der Pilot ist auch dahin gekommen und da hat man mich behandelt und sofort ins künstliche Koma gelegt. Ach so, ja. Sag mal Tobias, leider ist unsere Sendung jetzt gleich zu Ende. Sag mir doch noch auf jeden Fall, wie es dir heute geht, nach 3 Jahren. Also ich muss eins sagen, also das hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Vor allen Dingen, was man merkt, dass man so auf Leute angewiesen ist in der Zeit, dass man das allein gar nicht schaffen kann. Bist du wieder richtig fit oder gibt es doch viele Folgen davon? Wenn ich noch eins dazu sagen kann, um deine Sendung abzuschließen, ist, ich musste sehr viel selber machen und ich musste jeden Tag mit mir kämpfen, dass mein Körper wieder fit ist, dass ich wieder laufen kann. Und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich mal daran zu denken, mal auf sich aufzupassen. Das ist ein schöner Hinweis, aber ich möchte trotzdem von dir noch wissen, kannst du denn wieder richtig normal laufen? Ja, ich kann die 100 Meter wieder in 12, 13 Sekunden laufen. Also wieder richtig fit. Ja. Härtester Kampf. Sehr gut nachvollziehbar. Schön, dass du wieder gesund bist. Alles Gute, mein Lieber. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. Thema der Sendung Mein härtester Kampf. In der Technik war Leo Scholten und morgen sind wir wieder ganz frei für alle Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ciao.